Es ist so simpel. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Tausendmal gehört, tausendmal zitiert. Und doch steckt so viel Wahrheit in diesen geflügelten Worten von Antoine de Saint-Exupéry. Der kleine Prinz ist eine zeitlose Offenbarung. Unaufgeregt, aufregend. Bitte, male mir ein Schaf. Ich rieb mir die Augen und sah ein ungewöhnliches kleines Kerlchen, das mich mit ernster Miene anschaute. Bitte. Die Geschichte ist schnell erzählt. Der kleine Prinz reist von seinem winzigen Planeten auf die Erde, einsam und allein auf der Suche nach Freunden, und wundert sich über die verschrobene, engstirnige Welt. In der Wüste begegnet er einem verschollenen Piloten, einem Träumer, einem Seelenverwandten, der nie erwachsen wurde. Nachts liebe ich es, den Sternen zuzuhören. Sie klingen wie 500 Millionen kleine Glocken. Bis heute wurde dieser Klassiker in über 180 Sprachen übersetzt, hat sich millionenfach verkauft, wurde verfilmt und vertont, für Theater und Hörfunk inszeniert. Ein Stationendrama voller Traurigkeit und Melancholie, Lebensfreude und Euphorie, 1943 erschienen. Und jetzt diese neue Hörspielfassung, die durch subtile Musik und starke Sprecher mehr als überzeugt. Da ist etwa die Figur des eitlen Menschen, der nach Bewunderung lechzt, mit sich überschlagender Stimme gesprochen von dem Schauspieler Andreas Schmidt. Warte, du musst nur mit den Händen klatschen und schon ziehe ich meinen Hut zum Gruß. Und da ist der vor sich hingrummelnde Lars Rudolf in der Rolle des verzweifelten Trinkers. Warum trinkst du? Um mal zu vergessen. Um was zu vergessen? Um zu vergessen, dass ich mich schäme. Wofür schämst du dich? Dafür, dass ich trinke. Dieter Hallervorden schlüpft mit seinem krächzenden Organ in die Rolle des Königs. Und da ist noch die zentrale Figur des Fuchses, einfühlsam gesprochen von Jens Wawracek, bekannt als Sprecher in Die drei Fragezeichen. Ein wahres Sprachaufgebot also. Wenn du mich zähmst, wird mein Leben sonniger. Der Fuchs, der vom kleinen Prinzen gezähmt werden möchte. Eine Liebe, die unerfüllt bleibt, denn auf seinem Heimatplaneten wartet seine Liebe. Die Liebe zu einer Blume, seiner Rose. Leb wohl, Fuchs. Leb wohl. Hier ist mein Geheimnis. Es ist so simpel. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Regisseur Kai Gwenn ist ein fabelhaftes Hörspiel gelungen. Es klingt wie eine akustische Graphic Novel, entschleunigt und entrückend schön. Die flirrenden Soundscapes des Komponisten Carsten Nicolai alias Alva Noto und des Berliner Elektronikduos Tarwater untermalen die Geschichte mit weichen Pastelltönen. Der kleine Prinz. Hörspiel nach dem gleichnamigen Buch von Antoine de Saint-Exupéry. Ein großes Bilderbuch der kleinen Philosophien mit großartiger Stimmung und Stimmen. Hörspielkunst par excellence. Die großen Leute sind wirklich sehr, sehr sonderbar.